Sowjets düsen mit Pink Floyd ins All. In gut 2 Stunden ist der Start des sowjetisch-französischen Raumflugunternehmens in Baikonur. Ein französischer Astronaut fliegt mit 2 russischen Kosmonauten zur Raumstation Mir. An dieser 4-wöchigen All-Tour der Sowjets hat sich Frankreich mit 38 Millionen Mark beteiligt. Wenn dann nachher die Rakete abhebt, hebt im Innern auch einer der Raumfahrer ab. Statt Funkkommandos liefert ihm sein Kopfhörer dann Pop aus England. Billy Kate Sound of Thunder, ein sanfter Donnerknall. Es war einer der Kosmonauten, der sich diese Sphärenklänge von der jüngsten Pink Floyd LP mit dem vieldeutigen Titel als Untermalung seines Flugs durchs All gewünscht hatte. Die Einschaltung der sowjetischen Botschaft in London und der Plattenfirma hat die Erfüllung des Wunsches möglich gemacht. Und David Gilmour und Nick Mason von Pink Floyd chatteten höchstpersönlich von London in die Sowjetunion, um die Kassette bei den Kosmonauten vorbeizubringen. Die Perestroika des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow befindet sich ganz offensichtlich in einer äußerst kritischen Phase. An den Rändern des Imperiums, im Baltikum und im Kaukasus erheben die Völker immer lautere nationalistische Forderungen, Forderungen, die Gorbatschow gestern völlig unannehmbar nannte. Die Gefahr besteht, dass die Gegner der neuen Politik der Offenheit die Unruhen in Armenien und auch die im Baltikum zum Vorwand nehmen, um gegen Gorbatschow mobil zu machen. Heute nun kommt das Zentralkomitee der KPDSU zusammen. Informationen aus Moskau von Johannes Grotzki. In Estland hat die Rede von Parteichef Gorbatschow, die gestern Abend im Fernsehen ausgestrahlt wurde, große Enttäuschung ausgelöst. Dies berichtete ein Rundfunkmitarbeiter auf Anfrage telefonisch aus Tallinn. Selbst diejenigen, die noch auf Gorbatschow gesetzt haben, so die Darstellung, seien erschreckt, wie wenig Verständnis der Parteichef für die estnischen Entscheidungen aufgebracht und wie stark er die zentrale Staatsmacht herausgestrichen habe. In einer weiteren Stellungnahme berichtete ein Vertreter der Volksfront aus Estland, dass die Führung dieser Bewegung ihrerseits einen Beschluss über die Ungültigkeit der Moskauer Entscheidung gefasst habe. Allerdings hat der Protest der Volksfront nur symbolischen und keinen rechtlichen Charakter. Der Erlass vom Präsidium des Obersten Sowjets in Moskau, mit dem alle estnischen Parlamentsentscheidungen über mehr Souveränität für unwirksam erklärt wurden, ist heute im Wortlaut in der Parteizeitung Pravda abgedruckt. Nach dieser Darstellung hat das estnische Parlament gegen 8 Artikel der sowjetischen Unionsverfassung verstoßen. Im Einzelnen spricht das Präsidium des Obersten Sowjets in Moskau den Esten unter anderem folgende Rechte ab. Erstens, Moskauer Gesetze einem eigenen Anerkennungsverfahren auf der Ebene der Republik zu unterziehen. Zweitens, einen Anspruch auf die Natur- und Bodenschätze Estlands zu erheben. Drittens, Privateigentum im Wirtschaftssystem einzuführen. Viertens, eigenmächtig die Republikverfassung zu ändern. Und fünftens, einen eigenen Souveränitätsanspruch geltend zu machen. Gleichzeitig erteilte mit diesem Beschluss das Präsidium dem Obersten Sowjet in Moskau den Auftrag, Maßnahmen zu erarbeiten, mit denen die sozioökonomischen Interessen der Republiken sowie der Schutz, wie es heißt, ihrer souveränen Rechte innerhalb der Sowjetunion gestärkt werden. Damit ist festgehalten, dass die Klagen der Esten und auch die Klagen der anderen Republiken in vieler Hinsicht gerechtfertigt sind. Allerdings sollen Veränderungen nicht den zentralen Machtapparat der Sowjetführung schmälern. In diesem Zusammenhang wird vom Präsidium unter Vorsitz von Gorbatschow mit keinem Wort Bezug genommen auf Artikel 72 der sowjetischen Verfassung, der wörtlich besagt, jeder Unionsrepublik bleibt das Recht auf freien Austritt aus der UdSSR gewahrt. Nach einer in Estland erhobenen Umfrage ist die Mehrheit der Bevölkerung gegen einen solchen Austritt aus der Sowjetunion, sieht jedoch in diesem genannten Verfassungsartikel die Voraussetzung, dass jede Republik ihr inneres politisches Gefüge selbst bestimmen kann. Das Eingreifen Moskaus wird daher von estnischen Verfassungsrechtlern als Folge eines Widerspruches innerhalb der sowjetischen Verfassung gewertet, die den Republiken formal Rechte zugesteht, die in anderen Verfassungsartikeln wieder aufgehoben werden. Ich weiß nicht, wie der oder die heute Mittaghörer darüber denken. Ich würde jedenfalls nie, so habe ich mich entschieden, würde ich mich entscheiden, mit Gorbatschow tauschen. Glanz hin und Macht her, die Verantwortung für das Große und Ganze, lieber dann meinen Job. Ich persönlich bleibe lieber Menschmeier als nur eine halbe Stunde Gorbatschow. Und die Frage natürlich in diesen Tagen, behält er alles in der Hand oder gerät die große Sowjetunion außer Rand und Band? Man stelle sich vor, der schaut aus dem Fenster und rüber ins Baltikum oder er hört Radio Erivan. Augenzeuge der Unruhen in Armenien, Aserbaidschan waren Sie, Martin Siegler, Journalist. Schildern Sie mal die Ankunft. Ja, wir trafen am Dienstag letzter Woche in Jerewan ein, am Nachmittag. Und auf dem Weg durch die Stadt kamen wir zum Schaumjan-Palast, wo der oberste Sowjet der Republik Armeniens tagte und nach den Forderungen des Volkes und des Karabach-Komitees dringend sich äußern sollte, also Vorschläge machen sollte zur Lösung der Probleme mit den armenischen Gebieten in Aserbaidschan und zur Nationalitätenfrage, der heiß diskutiertesten Frage im Moment in der Sowjetunion. Und diese Sitzung wurde nach einem Geschäftsordnungstrick des ZK, wie man hört, unterbrochen. Daraufhin zog die Menge und wir mit ihr zum Opernplatz, wo seitdem bis Donnerstagnacht quasi eine Volksversammlung in Permanenz tagte. Und dann gab es die Zuspitzung. Die Bilder haben wir gesehen. Die Zuspitzung gab es ab Donnerstagnachmittag, als die ersten Militärs in Jerewan eintrafen und die Straße abgeriegelt wurde, in der das ZK der Kommunistischen Partei liegt und der Schaumjan-Palast, der Tagungsort des obersten Sowjet. In der Nacht wurde dann eine Viertelstunde vor Inkrafttreten ein Ausgehverbot verkündet und die Hunderttausende auf dem Opernplatz harrten aber aus und hielten sich nicht an dieses Ausgehverbot. Während nämlich draußen die Kundgebung weiterging bis nachts um zwei, tagte innen in der Oper zwei Drittel des obersten Sowjet, also alle Deputierten außer den Mitgliedern der Regierung, und fassten die Beschlüsse, die vom Volk verlangt worden waren, das heißt Karabach zurück, Karabach an Armenien anschließen und die Nationalitätenfrage weiter diskutieren und nicht jetzt festfrieren durch die von Moskau geplanten Verfassungsänderungen. Herr Siegler, ich will Sie nicht überreden, an dieser Stelle sozusagen eine Einschätzung zu geben, weil ja eigentlich kein Mensch ehrlicherweise sagen kann, was da kommen wird. Wenn Sie mit den Menschen auf der Straße geredet haben, was glauben Sie, explodiert das Ganze noch? Also mindestens mal, welches Gefühl haben Sie danach? In Armenien herrscht Angst, herrscht große Angst. Die Armenier fühlen sich erinnert an den grausamen Völkermord, den sie in der Türkei 1915 erlebten. Und die Ereignisse von Sumgait, mit denen das alles ja sich verschärft hatte im Februar, werden in Jerewan offiziell als Genozid bezeichnet. Und das ist die Bezeichnung für den Völkermord von 1915. Das heißt, hier wird ein historisches Trauma wieder lebendig. Und angesichts dieser Angst und dieser Erschütterung ist es nachgerade erstaunlich, mit welcher, ja, wie friedlich das alles verlief, bis zum Eintreffen der Militärs Donnerstagnacht. Gibt es denn, wenn Sie mit den Menschen geredet haben, gibt es da noch Hoffnung auf Gorbatschow, der kriegt das in den Griff, oder ist mehr eine Stimmung, wir müssen das selbst in die Hand nehmen, so etwas wie kürzlich diese Taten, darf sich nicht wiederholen, solche unmenschlichen Dinge? Es ist widersprüchlich. Sie sind von Gorbatschow enttäuscht. Und Sie auf der anderen Seite betonen gerade die Intellektuellen Armeniens, wir stehen hinter der Perestroika. Und das, was wir hier machen, indem wir nämlich das politische öffentliche Leben eben öffentlich machen und selbst in die Hand nehmen, das ist angewandte Perestroika. Mir sagte ein Intellektueller, der auch eine Position bekleidet, es ist gut, dass es jetzt eine Bewegung gibt, dass das öffentliche Leben sich bewegt. Jeder Tag bringt neue Überraschungen, daran müssen auch die Beamten und die Militärs sich gewöhnen, denn es gibt kein Zurück mehr. Das nur ist die Garantie dafür, dass die Perestroika weiterlebt und Armenien steht hinter der Perestroika. Das ist die eine Seite. Die Enttäuschung über Gorbatschow macht sich Luft, zum Beispiel jetzt auf intellektueller Seite, in der Einschätzung, wir müssen zurück zu Lenin. Wir müssen die Sowjetunion wieder so verstehen, wie Lenin sie gewollt hat. Nämlich als eine Union der selbstständigen und gleichberechtigten Republiken, die frei miteinander in Beziehung treten. Nun ist natürlich die Zuspitzung in Aserbaidschan, und die Nachrichten von dort werden ja immer schlimmer, ein Punkt, wo ich jetzt mal so von mir aus denke, das ist eine Sache, die weit über das hinausgeht, wie Gorbatschow wohl gemeint hat, dass es ein kleiner Konflikt zwischen zwei benachbarten Nationen sei. Denn hier steht mehr auf dem Spiel. Wenn in Baku mit den grünen Fahnen des Islam und mit Khomeini-Porträts demonstriert wird, dann wird deutlich, dass es sich hier um eine islamisch-christliche Auseinandersetzung handelt, aber auch um eine islamische Auseinandersetzung mit dem Sowjetsystem. Herr Siegler, mit einem Satz die Antwort auf meine Frage. Auch wenn Sie aus beruflichen Gründen wieder hin müssten, wäre Ihnen der Boden zu heiß, würden Sie wieder hinfahren? Ich würde hinfahren. Ab morgen tagt in Moskau der oberste Sowjet der UdSSR auf seiner Tagesordnung die viel diskutierte Verfassungsreform für das Riesenreich. Die Abgeordneten bekommen dazu eine Vorlage in die Hand, die das Zentralkomitee der sowjetischen Kommunisten heute verabschiedet hat. Mit Einzelheiten freilich hält man sich noch bedeckt. Hans-Peter Riese aus Moskau. Das Zentralkomitee der KPDSU ist heute zu einer Sitzung in Moskau zusammengetreten, die, wie die amtliche Nachrichtenagentur TASS meldete, der Vorbereitung der Sondersitzung des obersten Sowjets morgen gilt. Das rund 300 Mitglieder zählende ZK dürfte noch einmal die Verfassungsreform diskutieren, die seit 2 Monaten einer allgemeinen sogenannten Volksaussprache unterworfen ist. Am Samstag hatte das Präsidium des obersten Sowjets den endgültigen Text der Reform gebilligt und dabei eine Reihe von Beschlüssen des Republikparlamentes von Estland als, so heißt es, unvereinbar mit der Verfassung der UdSSR verworfen. Auch das ZK, über dessen Ergebnisse bis heute Abend keinerlei Mitteilungen gemacht wurden, dürfte sich diesem Votum noch einmal ausdrücklich anschließen. Insbesondere sind die Autonomiebeschlüsse der Esten verworfen worden, darunter eine Verfassungsänderung, der zufolge das estnische Parlament künftig ein ausdrückliches Vetorecht gegenüber Beschlüssen des obersten Sowjets der UdSSR haben soll. Die Sitzung des Zentralkomitees unmittelbar vor der Sondersitzung des obersten Sowjets ist an sich eine Routineangelegenheit. Diesmal allerdings erhält sie eine besondere politische Bedeutung, sowohl durch die Auseinandersetzungen um die neue Verfassung, vor allem mit den baltischen Republiken, als auch durch die Vorgänge im Kaukasus. Zwar hat das Politbüro kürzlich beschlossen, eine spezielle Sitzung des Zentralkomitees zu den Nationalitätenfragen erst in der ersten Hälfte des kommenden Jahres einzuberufen, aber die blutigen Unruhen in Aserbaidschan können von diesem höchsten Parteigremium zwischen den Parteitagen kaum ausgeklammert werden. Der estnische Parteichef Veljas hat unmittelbar vor der ZK-Sitzung in Moskau seine Bevölkerung zur Ruhe und Besonnenheit aufgerufen. Estland werde keine Ultimaten stellen, sagte Veljas im estnischen Fernsehen, und man müsse jetzt genau überlegen, wie weiter verfahren werde. Er erwähnte auch estnische Vorschläge, die in die neue Verfassung aufgenommen worden sind, ohne allerdings diese im Einzelnen zu erläutern. Mit einer zweifellos zu erwartenden Zustimmung des ZK zu der Verfassungsänderung akzeptiert die Partei eine empfindliche Einschränkung ihrer exekutiven Befugnisse. Gestärkt werden dagegen die Parlamente, die Sowjets, denen künftig auch die Regierungen auf allen staatlichen Ebenen verantwortlich sein sollen. Auf der anderen Seite wird der Generalsekretär der KPDSU als dann vom Parlament gewählter Staatspräsident eine bisher beispiellos starke Stellung im staatlichen Aufbau der Sowjetunion erhalten. Für morgen ist eine Pressekonferenz von Vadim Medvedev, dem im Politbüro für Ideologie zuständigen engen Mitarbeiter Gorbatschows, angekündigt. Ein sicherer Hinweis darauf, für wie bedeutend der Generalsekretär selber die Sitzungen des höchsten Parteigremiums und des obersten Sowjets hält. Was die innere Entwicklung in der Sowjetunion angeht, davon will die Obrigkeit in der DDR bekanntlich nichts wissen. Da schottet man sich weiterhin sorgfältig ab. Gesprächsbereit ist man unterdessen in Ost-Berlin, wenn es um Abrüstungsfragen geht. Diesen Eindruck hat zumindest der Verteidigungsexperte der SPD, Egon Bahr, der unlängst in Ost-Berlin ein Gespräch mit Verteidigungsminister Kessler hatte. Bahr heute im Deutschlandfunk im Gespräch mit Klaus Prömpers. Ich finde, dass die beiden Staaten, die beiden Regierungen, zum Motor werden sollten für die konventionelle Abrüstung. Wir sind diejenigen, die am meisten bedroht sind, diejenigen, die am meisten Streitkräfte haben. Wir sollten auch diejenigen sein, wo die größte Entlastung kommt. Wir verstehen von der Sache etwas. Und ich finde, jeder hat seinen Platz in seinem Bündnis, aber Vorschläge könnten wir schon machen. Welche Art könnten diese Vorschläge sein? Denn Ende dieser Woche wird ja wieder verhandelt werden in Brüssel im Kreise der Verteidigungsminister und auch noch im Dezember wird verhandelt werden zwischen den NATO-Außenministern. Alles im Blick auf die konventionelle Rüstungskontrollkonferenz, die möglicherweise nächstes Jahr in Wien beginnen soll. Also, ich wäre zum Beispiel der Auffassung, dass die beiden Staaten in der Lage wären, Vereinbarungen vorzuschlagen, die gegen Überraschungsangriffe wären. Oder Überraschungsangriffe verhindern. Ich glaube, dass es Sinn machen würde, zu überlegen, die Bevölkerung auf beiden Seiten von Manövern zu entlasten, das heißt die Zahl und den Umfang von Manövern zu verringern. Ich bin der Auffassung, dass man auch vertrauensbildende Maßnahmen von europäischer Dimension organisiert vorschlagen könnte. Und ich wage zu sagen, warum soll man nicht denn darüber sprechen, dass keiner zuerst auf den anderen schießt? Aber, sagt dann der Bundesverteidigungsminister möglicherweise, und ja sicherlich nicht zu Unrecht, da gibt es eben den Schießbefehl, in welcher Form auch immer, sei es als Verordnung, als Gesetz in der DDR. Und solange der nicht weg ist, solange andere Menschenrechte permanent verletzt werden, solange ist es schwierig, über solche Dinge miteinander zu verhandeln. Nein, überhaupt nicht. Ich muss Ihnen wirklich in aller Härte sagen, Sie werden sich noch daran erinnern, dass die CDU in der Opposition gesagt hat, der Schießbefehl muss weg. Und ohne dass der Schießbefehl weg ist, gibt es gar nichts. Und jetzt haben wir schon eine ganze Weile eine CDU-geführte Regierung und den Schießbefehl gibt es immer noch. Und der Unterschied zu damals ist allein, dass inzwischen 2 Milliarden Kredit drüber geschaufelt worden sind. Ich glaube, dass die Haltung der Bundesregierung richtig ist. Ich sage das nochmal. Wenn heute der Schießbefehl öffentlich aufgehoben wird, gibt es morgen in Ost-Berlin keine Leitern mehr. Ein bisschen paradox ist das schon. Da predigt Michail Gorbatschow einerseits von Glasnost und Perestroika, von Transparenz, Demokratie und Selbstbestimmung, stärkt andererseits aber die Macht Moskaus und damit seine eigene Macht als Staats- und Parteichef, indem er an erstarrten, überkommenen Prinzipien des Zentralismus festhält. Die gestern vom Zentralkomitee der Partei verabschiedete Verfassungsreform räumt den Teilrepubliken formal zwar mehr Mitbestimmung ein, doch viele von ihnen, vor allem die Republiken des Baltikums und Kaukasus, fordern mehr Autonomie, protestieren offen, auch das ist Glasnost, gegen Moskau, gegen Gorbatschow und seine Pläne. Mit Spannung daher erwartet die heute beginnenden Beratungen des Obersten Sowjet, des Parlaments in der UdSSR, über die umstrittene Reform. Aus Moskau dazu Johannes Grotzki. Mit einem Plädoyer für die weitere Demokratisierung der Gesellschaft und der Zusage, die einzelnen Sowjetrepubliken zu stärken, eröffnete Parteichef Gorbatschow den Obersten Sowjet in Moskau. Die Abstimmung über die vorgelegte Verfassungs- und Wahlrechtsreform soll erst am 3. Beratungstag erfolgen. Damit steht den Abgeordneten bei diesem wichtigen Thema mehr Zeit zur Verfügung als traditionell üblich. Vehement verteidigte Gorbatschow seine Reformvorhaben, die in letzter Zeit landesweit teilweise sehr kritisch diskutiert worden waren. Als Grund führte er an: Вот почему главный урок последнего времени заключается в том, что ускорение выхода из застойного состояния невозможно без демократизации всей нашей жизни, без возрождения советов как представительных органов власти и самоуправления народа. Die wichtigste Lektion der letzten Zeit, so Gorbatschow, besteht darin, dass ein schneller Ausweg aus der Stagnation nicht möglich ist, ohne eine Demokratisierung unseres ganzen Lebens, ohne Wiedergeburt der Sowjets als wirkliche Vertreter der Macht und ohne Selbstverwaltung des Volkes. Die Kritik an den jetzigen Reformvorhaben hatte zu zahlreichen Veränderungen an den Vorlagen geführt. Dennoch wird die Verfassungsreform mit dieser Sitzung des Obersten Sowjets nicht komplett sein. Unter Betonung des föderativen Charakters der Sowjetunion stellte Gorbatschow in Aussicht, dass die Anliegen der Republiken, die eine zu starke Zentralisierung befürchten, noch gesondert berücksichtigt werden sollen. Следующий крупный этап политических преобразований будет связан с гармонизацией отношений между Союзом СССР и входящими в его состав республиками. На этом этапе будут рассмотрены вопросы статуса союзных республик, расширение их прав и возможностей в политической, социально-экономической и культурной жизни, упрощение на этой основе нашего федеративного социалистического государства. Die letzte wichtige Etappe der Umgestaltung ist mit der Harmonisierung der Beziehungen zwischen der UdSSR und den dazugehörigen Republiken verbunden. Dabei werden die Fragen des Status dieser Republiken, die Ausweitung ihrer Rechte und Möglichkeiten im politischen, sozioökonomischen und kulturellen Leben sowie die Festigung von unserem föderativen sozialistischen Staat behandelt. Als erste Maßnahme schlug Gorbatschow die Schaffung einer Kommission vor, in der die Vertreter aller Republiken die Probleme der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den einzelnen Sowjetrepubliken aufarbeiten sollen. Damit reagierte Gorbatschow besonders auf die Vorhaltungen solcher Republiken wie im Baltikum oder im Kaukasus, die in jüngster Zeit am deutlichsten für eine Sicherstellung ihrer Rechte eintraten. In Anspielung auf einen weiteren Kritikpunkt, das neue Präsidialamt könne eine zu große Machtfülle mit sich bringen, verteidigte sich Gorbatschow mit dem Hinweis, das jetzige Grundgesetz schließe eine übergroße Machtkonzentration in einer Person aus. leidenschaftlich verteidigte Gorbatschow das neue Wahlsystem gegen solche Vorbehalte, die, wie er sagte, eine Kopie der bourgeoisen Parlamente befürchten. Künftig soll eine beliebig große Anzahl von Kandidaten in echten Wahlkämpfen um die jeweiligen Mandate ringen. Dabei sollen konkurrierend zur Partei auch die gesellschaftlichen Organisationen wie Gewerkschaften, Jugend- und Künstlerverbände ihre Kandidaten. Ob Baltikum oder Armenien, dort die Unruhen. Im Kaukasus 28 Menschen, Moskau heute das erste Mal offiziell dazu. 28 Menschen wurden danach bei Zusammenstößen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern getötet. Zehntausende auf der Flucht. Und dazu jetzt ein Beitrag von Johannes Kotzki. Die Flüchtlingssituation im Kaukasus nimmt katastrophale Ausmaße an. Mindestens 77.000 Menschen in Aserbaidschan und Armenien haben ihre Heimat verlassen, um in die jeweils andere Republik zu fliehen. Nach Angaben des Innenministers von Aserbaidschan sind in seiner Republik bislang 55.000 Flüchtlinge aus Armenien eingetroffen. Umgekehrt sind aus Aserbaidschan 22.000 Menschen nach Armenien geflohen. Der dortige Ministerrat hat eine Flüchtlingskommission eingesetzt. Ein Ende dieses Flüchtlingsstroms ist nicht abzusehen. Gerade in den letzten Tagen hat sich dieser Prozess regelrecht hochgeschaukelt. Ein Sprecher des sowjetischen Innenministeriums illustrierte den rapiden Flüchtlingsanstieg mit einem Beispiel. Allein am 30. November sind in Armenien 7.317 Flüchtlinge eingetroffen. Umgekehrt registrierte Aserbaidschan im Laufe der vergangenen 24 Stunden 10.017 Flüchtlinge aus Armenien. Nach diesen Angaben sind im Zusammenhang mit den wieder aufgeflammten Unruhen bisher insgesamt 28 Menschen im Kaukasus getötet worden. Schon Anfang des Jahres hatten bei Unruhen in Bergkarabach und Sumgait mindestens 34 Menschen ihr Leben verloren. Trotz der Sperrstunde kommt es in den beiden Hauptstädten Baku und Erivan weiterhin zu nächtlichen Demonstrationen. In Erivan sind nach offiziellen Angaben jüngst 4.000 Menschen überprüft worden, von denen wiederum die Hälfte festgenommen wurden. Einer der Führer der armenischen Unabhängigkeitsbewegung im autonomen Gebiet von Bergkarabach wurde verhaftet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen angeblicher Korruption und wegen Diebstahl am Staatseigentum. Wie den zahlreichen Artikeln der sowjetischen Presse zu entnehmen ist, haben die örtlichen Militärkommandanturen jetzt auch die Regelung des öffentlichen Verkehrs und des Fernmeldewesens im Krisengebiet übernommen. Ein Großteil der Industriebetriebe wird weiter bestreikt oder mit gezielten Aktionen lahmgelegt. So haben Streikende in einer Erdölgewinnungsanlage in Aserbaidschan 300 Antriebsriemen durchgeschnitten, um die Arbeit zu boykottieren. Tagelang wurden 200 sowjetische Lastwagen von Aserbaidschanern in einer Grenzstadt zum Iran festgehalten, damit sie keine sowjetischen Güter in das Ausland... Urteil im Konstanzer Exorzistenprozess. Die neue Verfassung und das neue Wahlrecht in der Sowjetunion. Höchstes parlamentarisches Organ wird in Zukunft der Kongress der Volksbeauftragten und starker Mann im Staate der neue Staatspräsident sein. Einzelheiten aus Moskau von Johannes Kotzki. Schon im kommenden Frühjahr soll nach dem neuen Wahlgesetz der Volkskongress bestimmt werden, der als oberstes Gremium auch den Präsidenten zu wählen hat. Die wichtigste Neuerung besteht darin, dass sich mehrere Kandidaten nun in echten Wahlkämpfen um 2/3 der Sitze in diesem Volkskongress bewerben müssen. 1/3 der Abgeordneten wird von gesellschaftlichen Organisationen entsandt. Dieser Kongress hat 2 Aufgaben. Er wählt das neue ständige Berufsparlament, das weiterhin Oberster Sowjet heißt. Und er wählt den Präsidenten, der mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet wird. Diese neuen Gesetze geben laut Gorbatschow nun grünes Licht für eine radikale Umformung des politischen Systems in der Sowjetunion. Nur 5 der rund 1.500 Abgeordneten stimmten gegen die Reform, 27 enthielten sich der Stimme. Der Widerstand kam und kommt aus den baltischen Republiken, die noch mehr Machtkonzentration in Moskau und noch mehr Beschneidung ihrer Rechte, ihrer Selbstständigkeit fürchten. Im Vorfeld hatte ja zum Beispiel das Parlament von Estland ein Vetorecht gegen Moskauer Gesetze beschlossen. Der oberste Sowjet hat heute aber mit überwältigender Mehrheit das Verfassungs- und Wahlreformgesetz verabschiedet. Werden sich denn nun die Republiken damit abfinden, wird Gorbatschow das Beschlossene schnell und reibungslos umsetzen können. Der Kommentar von Eduard Neumeier. Gorbatschow vereint in sich jetzt so viel Macht, wie institutionell gesehen keiner vor ihm, vor allem, wenn er im nächsten Jahr noch ein Sonderparlament zu seinen Diensten hat, das ihn zum Staatspräsidenten zu wählen hat, der er schon ist. Doch schon hat ein Mann wie Andrei Sacharow davor gewarnt, dass diese Machtzusammenballung auch Versuchung für einen neuen Stalinismus sein könne. Möglicherweise kommt schon über Gorbatschow diese Versuchung. Dass er jedenfalls zu Überraschungskuss fähig ist, zeigt die Umbildung des Politbüros vor einigen Wochen. Und dass er entschlossen ist, seine Möglichkeiten auszureizen, das zeigt die dreitägige Sondersitzung des Obersten Sowjets mit ihren drei Reformresultaten. Doch ist vor der Annahme zu warnen, Gorbatschow habe damit einen entscheidenden Erfolg errungen. Es deutet eher einiges darauf hin, dass er vor neuen Schwierigkeiten steht. So haben sich die drei baltischen Staaten nicht zu einer Zustimmung zur Verfassungsreform verstehen können. Widerspruch ist heute zwar möglich, aber erfolglos. Gorbatschow stärkt die Zentralmacht statt, wie es die ethnische Struktur des Staates eigentlich verlangte, die Zentrale zugunsten der Republiken zu schwächen. Dies rückt Gorbatschows Absichten ins Zwielicht, weshalb er Lockerungen für später verspricht, ist sein Geheimnis. Das Potenzial für Demonstrationen der Nationalitäten hat er jedenfalls eher gestärkt. Und alle institutionellen Reformen verlieren für die Sowjetmenschen an Gewicht, wenn nicht endlich praktische Verbesserungen des Lebens zu sehen und mit Händen zu greifen sind. Das ist vordringlich. Die Kalamität des täglichen Lebens spiegelt zwar eine politische Krise wider und die ökonomische Malaise ist Folge der politischen Defekte. Insofern ist Gorbatschows Ansatz einer institutionellen Reform in Ordnung. Aber vordringlich war nicht sie, sondern die Ordnung der alltäglichen Probleme. Zu deren Lösung ist in diesen Moskauer Tagen nichts geschehen. Im Dreisprung setzte Gorbatschow darüber hinweg. Eduard Neumeier kommentierte: Die Lage der Nation, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik. Heute debattierte in Bonn der Bundestag. Einhelliger Tenor: Die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten haben sich wesentlich verbessert, aber die starre Haltung der DDR-Führung gegenüber Reformbestrebungen und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen belasten auch. Es hat lange gedauert, ungewöhnlich lange. Und der Raum war gewissermaßen schon freigegeben für allerlei Spekulationen. Ehe denn doch noch am Abend das Kommuniqué über das Zwei-Tage-Plenum des Zentralkomitees der SED öffentlich gemacht wurde. Ein Kommuniqué in üblicher Sprache, kühl und ohne jede Andeutung über die Stimmung etwa in der Versammlung. Allerdings zumindest mit dem Hinweis auf den möglichen Grund der publizistischen Verzögerung, den nämlich, dass in der Diskussion 31 Genossen gesprochen hätten. Und das sind fast doppelt so viele als auf Plenartagungen sonst üblich. Ob dabei Widersprüchliches diskutiert wurde oder auch Unübliches, an Turbulenzen etwa wagt man ja sowieso nicht zu glauben, das kann man bestenfalls morgen früh im SED-Zentralorgan nachlesen. Vermutlich allerdings auch nur wieder in Auszügen. Jedenfalls weiß man bisher nur so viel, dass der Rechenschaftsbericht von Erich Honecker wieder einmal einmütig bestätigt wurde und der Entwurf des Volkswirtschaftsplans auch. Der zusätzliche Beschluss der 7. ZK-Tagung in der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 1989, die Parteimitgliedsbücher und die Kandidatenkarten umzutauschen, dieser Beschluss ist in der Begründung allerdings auch so etwas wie eine Erklärung dafür, warum der 12. SED-Parteitag entgegen dem 5-Jahre-Rhythmus um ein Jahr vorgezogen wird. Terminiert übrigens laut Kommuniqué in der aktuellen Kamera präzise auf die Zeit vom 15. bis 19. Mai 1990. Die Ausgabe neuer Parteidokumente, die nach Bestätigung durch die Mitgliederversammlung der Grundorganisation der SED erfolgt, ist erforderlich, weil für die Mehrheit der Mitglieder im Jahre 1990 die Gültigkeit ihrer Dokumente abläuft. Der Umtausch der Mitgliedsbücher und Kandidatenkarten, der mit der Durchführung von persönlichen Gesprächen mit allen Mitgliedern und Kandidaten der SED verbunden ist, dient zugleich der Vorbereitung des 12. Parteitages der SED, der weiteren Erhöhung der führenden Rolle der Partei und der Stärkung ihrer Kampfkraft bei der Verwirklichung der Beschlüsse des 11. Parteitages der SED. Und die sieht so aus. Erstens, Eröffnung und Konstituierung des 12. Parteitages der SED, Genosse Horst Sindermann. Zweitens, Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an den 12. Parteitag der SED, Berichterstatter Genosse Erich Honecker. Drittens, Bericht der Zentralen Revisionskommission der SED, Berichterstatter Genosse Kurt Seibt. Viertens, Diskussion, fünftens, Beschlussfassung. Diskussion, fünftens, Beschlussfassung. Sechstens, Direktive des 12. Parteitages der SED zum 5-Jahr-Plan für die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR in den Jahren 1991 bis 1995. Berichterstatter Genosse Willi Stoff. Siebtens Diskussion, achtens Beschlussfassung, neuntens Wahl der leitenden Organe der Partei. Mit anderen, mit knapperen Worten, es bleibt alles beim Alten, es bleibt alles bei den Alten. Das, was man bei der SED als Kontinuität beschreibt. Und es ist nach diesen Texten wohl kaum zu erwarten, dass die Führungstroika Honecker, Stoff, Sindermann dabei schon ihre Abschiedsvorstellung geben will. Michail Gorbatschow wird es auf dem Fluge von Moskau nach New York entgangen sein, dass er um eine Weihnachtswurst ärmer wurde. Diese wollte ihm nämlich eine kleine Gemeinde im Hunsrück in Dankbarkeit wegen der Verbesserung der internationalen Beziehungen schenken, bis sie erfuhr, was die Deutsche Bundespost für eine Wurst nach Moskau an Porto fordert. Jetzt ziehen es die Gemeindeväter vor, am Heiligen Abend die verhinderte globalpolitische Wurst selbst zu verzehren. Aber vielleicht macht dieser Verlust Gorbatschows gegenüber Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling den ohnmächtigen Zorn vieler Bürger deutlich, die hierzulande gerne zu Weihnachten Lebensmittelpakete an Freunde, Bekannte und Verwandte in den Ostblock senden.